Kaixo, agurri beroena Euskal Herriatik irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemans Land programari. Aurrera, musu bat. Beginnen wir die heutige Sendung mit viel Musik. Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Und ich stelle Ihnen nun ein paar Lieder vor, ein paar Songs, die es ohne die Wiedervereinigung so nicht gegeben hätte. Vor 30 Jahren fiel also die Berliner Mauer. Deutschland ist seit 29 Jahren wiedervereint. Was sagt die Popmusik dazu und was hat sie in diesen Jahren zu sagen gehabt? Eine Auswahl von sehr unterschiedlichen Stücken, die sich mit dem Leben hier beschäftigen, mit den Eigenarten und Problemen dieses Landes und mit seinen Extremen. Das Ganze wird dargeboten vom Musikexpress in seiner neuen Ausgabe. Unbedingt zu empfehlen, diese letzte oder eine dieser letzten großen Musikzeitschriften deutscher Zunge im deutschsprachigen Raum. Gut, da hätten wir erstmal das erste Lied, das jeder kennen sollte, von den Scorpions, Wind of Change. Das kam 1990 raus und es wird die Hymne zur Wende genannt. Im Sommer 1989 flüstert der Wind drunten an der Moskwa in Moskau mit etwas Verspätung auch Klaus Meine was vom Ende des Kalten Krieges. Der macht eine internationale Rockballade draus. Als der Song im Februar 1991 als Single veröffentlicht wird, lässt sich das dazugehörige Video schon mit reichlich Gänsehaut-Footage vollstopfen. Und im Nachhinein wirkt es fast, als wäre der Mauerfall ohne dieses Rührstück mit Pfiff, der größte Hit aus deutscher Produktion überdies, gar nicht zu vollenden gewesen. Ich spiele das Lied mal an, diese Ballade, die ja ziemlich jeder kennt. Hören wir da mal rein, Scorpions, Wind of Change. This next song became a peace anthem, and it symbolized the end of the Cold War, the coming down of the Berlin Wall. This is Wind of Change. Das zweite Lied zum Mauerfall, das ich Ihnen vorspielen möchte, stammt von 1991 und die Sängerin ist niemand Geringeres als Nina Hagen. Das Lied heißt Erfurt und Gera. Anfang der 90er war Nina Hagen im Übergang aus ihrer Phase als international erfolgreiche New Wave Diva in die bis heute anhaltende, als musikalisch bedeutungslose Tierschützerin und gleichsam liebenswerte wie anstrengende Spiritualistin mit der Abtempo-Comedy-Moritat Erfurt und Gera, vorgetragen auf Thüringisch, gelang ihr allerdings fast tagesaktuell zur Wiedervereinigung eine bittersüße Ostpleutation voller holzschnitzartiger Klischees. Walter Ulbrichts Gespenst, Volkspolizei und obligatorische Banane versus Bild-Zeitung und Verlockung durch die bunte Welt des betäubenden Konsums. Ossis tauschen ihre Trabis gegen BMWs ein und rasen sich, von ihrer Geschwindigkeit überfordert und damit dem Versprechen des Kapitalismus, zu Tode. Eine musikalisch plakativ umgesetzte Bewertung der Wiedervereinigung als fataler Clash unvereinbarer Lebensweisen. Jo, hier haben wir sie, Nina Hagen. Verehrte Trauergemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über den Weggang unseres geliebten Christian Diesling aus Erfurt zu trauern. Geben wir dem Toten nun unser letztes Geleit und bitten wir den Herrn im Himmel um Gnade für seine Seele. Da steht ein Totenstein auf der Autobahn zwischen Erfurt und Gera. Da starb so ein armes Schwein in einem Autounfall, das war ein ziemlich harter, schwerer. Und Christian starb auf der Autobahn. Ein paar Wochen vorher war gerade abgehauen aus dem Osten in den Westen. Der Fluchtversuch war vom Besten. Es war sein erster Trip zurück und gleich erbricht ihm das Gedicke von Wesiland nach West-Berlin zwischen Erfurt und Gera. Das Schicksal spielte Lehrer. In Erfurt geboren, in Erfurt verloren. Er haute ab mit einer Klinge als sieben. Alle aus Erfurt, in Erfurt verschieden. Er ist nur die verliebte Erinnerung geblieben. Er war Aufschneider und Angeber. Zugleich von Bild gekauft. Geld ausgeben, Playboy-Leben in Erfurt abgesaugt. Totenstein an der Autobahn und Gera, damit's nicht noch mehr wären, schalt ich mich ein. Ich bin der Bekehrer. Und wenn ihr eure Trabis gegen BMW seid, tauscht ihr besser auf die kleine innere Stimme lauscht. Ihr Ossis, was in den Westen, um eure neuen Kisten zu testen. Jetzt auf die Bremsen getreten, ihr wird nicht gebannt. Die Totenhemdenindustrie steht voll im Trend. Und alles ist so schön bunt hier. Da kommt man schon schnell auf den Hund hier. Und Christian starb auf der Autobahn. Ein paar Wochen vor war gerade abgehauen. Aus dem Osten, in den Westen. Der Fluchtversuch war vom Besten. Es war ein Christian starb auf der Autobahn. Die Bilder von der Risse da drauf abgefahren. Lasst euch praktisch verleihen. Ihr gehört doch zu den Gescheiden. Ey, würden Sie sich bitte mal ausweisen, sagte der Polizist und ich sagte, nee, aber ich kann Ihnen eine Banane schenken. Nina Hagen, live! Das nächste Lied aus diesem Zyklus von Liedern, die ohne den Mauerfall so nie gekommen wären, ist das Lied Ich suche die DDR von 1991 von einer Gruppe, die Feeling B heißt. Eingefleischte Rammstein-Fans wissen, dass das die Keimzelle der späteren Gruppe Rammstein war. Eine Vermisstenanzeige ist das, vor Ironie triefend. DDR-Punk war weniger verbohrt als jener im Westen, stilistisch offener und begegnete den grotesken Verhältnissen im siechenden Land oft nah an Dada und absurdem Theater. Hier finden wir ein feines Beispiel. Die Rammstein-Keimzelle Feeling B, 1983 in Ostberlin gegründet, gibt eine Vermisstenanzeige für ihre abgewickelte Heimat auf, beginnt wie eine kernige Dead Kennedy-Hysteria und landet bei einem lustig betörenden Kneipenchor-Refrain, zu dem das Fernsehballett seine Beine in die Luft werfen dürfte, wenn es möchte. Wer heute nichts als triefende Ironie aus dem Stück heraushört, übersieht, dass viele Oppositionelle gar keine Wiedervereinigung anstrebten, sondern die DDR zu etwas umbauen wollten, was diesen Namen tatsächlich verdiente. Und hier sind sie, Feeling B, ich such die DDR.

Gut, dass ich immer schnell war beim 100-Meter-Lauf. Gewalt in Gestalt deiner Faust, die geballt. Oder einem blitzenden Messer, einer Waffe, die knallt. Viele werden behaupten, wir würden übertreiben. Doch seit 20 Jahren leben wir hier, sind es leicht zu schweigen. Pogrome entstehen, Polizei steht daneben. Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben. In der Fernsehsendung, die Wiedervereinigung. Anfangs hab ich mich gefreut, doch schnell hab ich's bereut. Denn noch nie seit ich denken kann, war's so schlimm wie heute. Politikerköpfe reden viel, doch bleiben kalt und kühl. All dies passt genau in ihr Kalkül. Man zeigt sich besorgt, begibt sich vor Ort. Nimmt dein Kind auf den Schoß, für Presse ist schon gesorgt. Mit jedem Kamerablitz, ein neuer Sitz. Im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz. Klar, Asylbewerber müssen raus. Und keiner macht den Faschus-Dinger aus. Dies ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Wahn von Überfremdung politischen Wert erhält. Mit Ignoranz jeder Hand oder Brand sein Unterfell. Krach macht und hält sich selbst für den Fachmann hält. Ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen. Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen. Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab den grünen Pass mit nem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier. Auf Platz 5 das Lied von den Toten Hosen, Sascha ein aufrechter Deutscher. Und dann, gleich doppelt besetzt, dieser fünfte Platz, das Lied von den Ärzten, Schrei nach Liebe. Das sind zwei Lieder, die sich direkt gegen Nazis und Neonazis richten. Im Abstand weniger Monate veröffentlichten die prominentesten deutschen Punk-Rock-Bands überaus eingängige Stellungnahmen zum neu entflammten Rassismus und Neonazismus der wiedervereinigten BRD. Die Lieder stammen von 1992 bzw. 1993. Beide werden große Hits und gehen ähnlich vor. Das Feindbild wird extern klischiert, aber plastisch, didaktisch als Einzelperson, nicht als Masse oder gesellschaftliches Phänomen aufgefasst. Dass weder Sascha noch das namenlose Arschloch Individuen sind, sondern grobe Typisierungen und die Erklärungen ihrer Untaten teilweise arg vereinfachend, ist nicht ohne Ambivalenz und macht sie zu Tätern und Opfern ihrer Umstände. Sascha ist ein arbeits- und bildungsloser Dummkopf, die Gewalt des nach Liebe schreienden Faschisten, die fehlgeleitete Ersatzhandlung eines emotional Verkrüppelten. Natürlich ist die Position, die ihnen gegenüber eingenommen wird und werden soll, sehr eindeutig und wenn auch nicht extrem reflektiert, so waren beide Lieder doch Diskussionsbeiträge, die die Schattenseiten des neuen Deutschlands als Thema in Abertausende von Jugendzimmern brachten. Spielen wir an, nur das Lied von den Ärzten, Schrei nach Liebe, und dann geht's weiter in der Hitliste. Januar. Bei uns geht's weiter mit einer Band, da müsste ich eigentlich nur einen Namen sagen und schon wüssten alle, um wen es geht. Ich sag mal Campino und die Toten Hosen. Yeah! Wunderschönen guten Morgen. Wir haben euch ein Lied mitgebracht. Es ist ein neues und musikalisch für unsere Verhältnisse recht ruhig. Aber ich denke trotzdem, es ist eins der zornigsten und wütendsten, die wir in den letzten Jahren geschrieben haben. Es haben sich schon ein paar Menschen beschwert, die es im Radio gehört haben. Man könne dieses Thema doch so nicht bringen und der Text sei so leicht misszuverstehen. Und alles, was wir dazu sagen können, Es gibt gar nichts daran misszuverstehen. Dieses Lied ist das Porträt über einen jungen Vollidioten, wie er zurzeit zu Tausenden auf unseren Straßen rumläuft. Und wer das nicht hören möchte, der macht sich immer noch was vor. Das Lied heißt Sascha und ist über einen Jungen, der glaubt, ein aufrechter Deutscher zu sein. Der Sascha, der ist arbeitslos, fahrt er ohne Arbeit los. Er schneidet sich die Haare ab und pinkelt auf ein Judengrab. Zigeunerschnitzel, das schmeckt gut, aus Sintis hat er eine Wut. Er isst so gern Chivacici, Kroaten mochte er noch nie. Der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha, bleibt ab und nimmer mehr. Ja, der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha, bleibt ab und nimmer mehr. Das waren Lied Nummer 4 und 5 auf der Rangliste der Musikzeitschrift Musikexpress in ihrer neuen Ausgabe. Platz 6 nimmt eine Gruppe ein, die heißt Mutter. Und das Lied heißt Du bist nicht mein Bruder. Das stammt von 1993. Und da geht es um die zwei Landesteile, die sich gegenseitig abstoßen. Aber dieser Abstoßungsprozess setzt heftiges Noise-Rock-Feedback frei. Die große Lüge von der gefühlten Wiedervereinigung. Wer könnte sie besser entlarven als Max Müller und seine Band Mutter? Gegründet im noch eingemauerten West-Berlin und ausgestattet mit dem richtigen Feingefühl für Gefühlsschwankungen, hatten sie die sinnstiftende Perspektive und das notwendige Instrumentarium zur Hand, um den Deutschen ihre Psychoanalyse zu liefern. Zynisch und traurig, scharf und mitfühlend blickt Müller auf den brutalen Boxkampf, den sich die Bevölkerungen aus Ost und West lieferten, den so zu benennen, aber als unschick galt. Ein Sittenbild einer Nation, die keine ist. Die Gruppe Mutter, du bist nicht mein Bruder. Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben, weil ich mir keine Tante, keine Oma, kein Onkel erzählt oder erlaubt habe. Versteht sie das? Ich wollte aufrichtig da durchgehen und gehe wieder zurück. Mit der Seele ein. Die Antwort der Gruppe Mutter auf die vielbeschworene Formel von den Brüdern und Schwestern im Osten. Du bist nicht mein Bruder, du bist nicht meine Schwester. Das war die Nummer 6 in unserer Hitliste von den

¡Viva la Revolución Cubana, chicos! ¡Y viva la Radio Contrabanda! ¡Y viva Niemandsland! Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Jo, wir haben 18 Songs. Wir sind jetzt erst bei Song 9, aber ich unterbreche gleich mal kurz diesen Reigen von 30 Jahre Mauerfall und 18 Lieder, die es ohne diesen Mauerfall nie gegeben hätte. Atari Teenage Riot, Deutschland has got to die, von 1996. Der Digital Hardcore feuert aus allen Rohren. Mal kurz ein paar Worte zu diesem Lied und dann kommen wir zu Werner, der ist gerade ins Studio gekommen, hat schon den Mikrotest hinter sich und scharrt hier mit den Hufen und sehr viele Informationen wahrscheinlich zur spanischen aktuellen Situation. Alec Empire und Hanin Elias fordern übersägende E-Gitarren und dem zu Tode gesampelten Amen Break mit verzerrten Stimmen dazu auf, Deutschland anzuzünden und die Bloody Wankers in die Luft zu jagen. Mit Unterstützung durch das Beastie Boy Label Grand Royal erscheint das für damalige Hörgewohnheiten super extreme Stück weltweit. Vor allem in den USA und im UK bildet sich eine Gefolgschaft der von ATR gegründeten Digital Hardcore Szene. In Deutschland bleibt die Revolution aus. In linksalternativen Jugendzentren läuft weiterhin die gefälligere Sozialkritik eines Bob Marley und bald schon lösen die inhaltslosen Limp Bistic Rage Against the Machine ab. Hauptsache es rockt. Texte konnte man vor allem bei ATR ohnehin schlecht verstehen. 2002 gewann dann der Staat die Schlacht. 5 Jahre nach der Veröffentlichung setzte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien das Album zum Skandalsong The Future of War auf den Index. Verboten. Gut, wir bringen's schnell und dann gibt es Politik. So, jetzt haben wir zumindest einen Eindruck, wie das klingt, wenn man Deutschland anzünden will. Das klingt nämlich genauso. Die Fassung von Atari Teenage Riot, Deutschland anzünden, The Future of War, ist übrigens von einem japanischen Label 2012 remastered worden. Klingt also ein bisschen weniger schrottig. Gut, unterbrechen wir hier unseren bunten Reigen an Nachmauer-Songs und begrüßen wir Werner, der ist gerade im Studio. Hallo, wie geht's, Werner? Grüß Gott, es geht so, trotz der Kälte, ja, es ist ziemlich kalt geworden. Ich würde sagen, schön kalt geworden. Und die Bedeutung liegt hier wirklich auf schön, weil wir die Arktis retten wollen und je kälter, je besser, je weniger Eis schmilzt da oben. Und es sind weniger Touristen auf der Straße. Genau, und Venedig ist jetzt überflutet, aber vielleicht, wenn es noch kälter wird, friert das Ganze wieder ein. Insofern können die Touristen dann wieder nach Venedig ohne Gummistiefel. Ja, was gibt's Neues? Ja, nee, du hast ja angekündigt, jetzt gibt's Politik. Ich meine, da können wir an jeder Ecke anfangen. Ne? Es ist ja genau so, es gibt überhaupt nichts, was nicht politisch ist oder Bedeutung hat. Ja, also wir könnten theoretisch. Oh, fangen wir doch an mit Deutschland brennt. Deutschland im Herbst muss sterben, damit wir leben können und diese Geschichten. Ne? Ja, aber es brennt ja dann bald nicht nur Deutschland, sondern es brennt ja überall auf der Welt. Ne? Vor kurzem noch Ecuador, Venezuela sowieso, dann Bolivien, Chile, überall brennt's und die schlagen aufeinander ein. Also wer auf der einen Seite die Staatsmacht und auf der anderen Seite eben die, die irgendeinen Grund haben zu protestieren. Und normalerweise haben sie sehr viele und sehr schwerwiegende Gründe. Ja. Jetzt in Frankreich, die Gelbwesten haben gerade ein Jahr Jubiläum gefeiert. Seither demonstrieren die da jedes Wochenende. Ne. Insgesamt, seit es angefangen hat, gestern Abend war schon wieder eine Demonstration, wo 40.000 Leute auf der Straße waren, und natürlich haut die Polizei da wieder rein, viele, viele Verletzte. Also ähnliche Szenen, wie wir eben da gesehen haben in Chile, Bolivien, jetzt wieder genau am letzten Wochenende Hongkong. So brutal wie nie, hat auch schon Tote gegeben auf beiden Seiten. Und es wird auch scharf geschossen in Hongkong. Ja, Wer hat nicht die Bilder gesehen von diesem Bogenschützen, der diese Pfeile da dem Polizisten ins Bein geschossen hat, angeblich. Wir gehen immer davon aus, der Schütze ist echt, das Bein ist echt und der Pfeil ist echt. Und es ist wirklich ein Polizistenbein aus Hongkong und nicht ein Jagdunfall auf Churangrati. Ja, wo du hinguckst, brennt's. Ja. Feuer. Im Feuer. Iran jetzt, ja, sogar im Iran geht es jetzt los. Die Regierung hat dann gleich Internet lahmgelegt, dass die Protestierenden da sich nicht mehr untereinander kontaktieren können. Ja, vielleicht ist das auch so eine Art Tsunami, ein iranischer Tsunami, der da losgetreten wurde, vielleicht. Jedenfalls, du hast recht, es ist wirklich ein sehr, könnte man sagen, hartes Klima entstanden. Es brennt einmal physisch. In Kalifornien gab es die schlimmsten Brände überhaupt. Brasilien, der Urwald, brennt immer noch, der Regenwald. Dann gab es diese verheerenden Buschfeuer in Australien. Sibirien brennt, Alaska brennt. Wir fragen uns, was passiert mit diesem Planeten? Es brennt alles und überall erheben sich die Leute auch auf ihre Art und kämpfen in verschiedene Richtungen, weil dieser sogenannte Putsch in Bolivien hat ja nichts mit richtigen Bürgerprotesten zu tun. Man hat die Leute da wohl aufgewiegelt gegen Evo Morales mit der Bibel in der Hand, und mit amerikanischer Unterstützung hat man das Volk da zum Teil verhetzt oder die Mittelschichten sowieso, wie in Venezuela, und dricht jetzt wieder auf die indigene Gemeinde ein und ja, hat jetzt auch neue Gesetze verabschiedet. Der Todesschuss ist jetzt gesetzlich erlaubt. Man kann jetzt Demonstranten auf der Straße abknallen. In Bolivien. Oder Brasilien auch, ne? Durch die momentane Freilassung von Lula haben die Leute, die soziale Veränderungen wollen und den Faschismus von Bolsonaro nicht mehr aushalten wollen, haben jetzt neue Hoffnung gekriegt. Sind auch wieder aktiver. Also, wie gesagt, überall. Und jetzt, was ist in Katalonien? Bis jetzt haben hier nur Container gebrannt und ein paar Müllhaufen und Barrikaden. Aber was jetzt hier passiert, hängt eben damit zusammen, was vor einer Woche passiert ist. Wir haben ja am letzten Montag schon über das Resultat und die Sitzverteilung von den Wahlen gesprochen. Ne? Und spekuliert, aber wir haben uns verspekuliert. Nein, du hattest recht, ich habe mich verspekuliert. Ich habe ja gedacht, das gibt nichts mit Pablo und Pedro. Und die waren sich schon nach 24 Stunden einig. Ja, also ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Gut, dass ich kein Glas Buttermilch gewettet habe. Nee, aber jedenfalls, nachdem ja beide Partner, die Sozialistische Partei und die Unidas Podemos, nachdem die beide Stimmen und Sitze verloren haben, haben wir ja gesagt, die Regierungsbildung wird noch schwieriger, da ist mit Wochen zu rechnen. Ne? Aber tatsächlich nur einen Tag später dann, am letzten Dienstag, kam die Nachricht, dass es einen sogenannten Pre-Acuerdo gibt, also so eine vorläufige Übereinkunft, dass die beiden Parteien eben die Regierung bilden werden. Und das war natürlich so wie eine kleine Bombe. Niemand hat damit gerechnet. Ja, und ich habe sogar sehr viele Leute gehört, die empört waren. Die haben gesagt, wie, das jetzt nach diesem ganzen Theater, das sie uns monatelang vorgeführt haben, auf einmal sind sie sich innerhalb von ein paar Stunden einig. Ja, und die Leute fühlten sich also doch relativ verarscht. Ja. Das muss man sagen. Also es gab sehr viel Empörung. Okay, aber das Problem ist jetzt natürlich ähnlich wie vorher und noch ein klein bisschen größer. Sie haben eben nicht dieses Minimum von 176 Abgeordneten zur Verfügung und sind jetzt angewiesen auf die Unterstützung oder Stimmenthaltung von kleineren und nationalistischen Parteien, die wiederum nichts mit der Rechten, mit Partido Popular und Vox und Ciudadanos zu tun haben wollen. Aber die werden ja sowieso dagegen stimmen, gegen die Einsetzung von Pedro Sanchez. Ne? Und jetzt innerhalb von diesem Block ist der dickste Brocken eben diese ERC, die sogenannten katalanischen Linksrepublikaner. Allerdings muss man sagen, die sind, sagen wir, innerhalb der Unabhängigkeitsbefürworter, sagen wir mal, die am wenigsten fanatischen. Und, aber die werden natürlich, wenn sie sich der Stimme enthalten, aus Angst, dass sie von den anderen Nationalisten als Verräter am katalanischen Vaterland bezeichnet werden, ne? Deshalb haben die natürlich die Forderung, dass der Sanchez dann als Gegenleistung quasi so Sachen verspricht wie Amnestie für die gefangenen Politiker, die ja bis zu 12 oder 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Ne? Und also da ist hier das Problem zwischen dieser ERC und Sozialisten und Unidas Podemos. Und auf der anderen Seite bei der sozialdemokratischen PSOE, da gibt es natürlich ebenfalls Probleme. Aber hier ist es weniger die Tatsache, dass die rechten Parteien dann die Sozialisten als Vaterlandsverräter bezeichnen. Das tun die sowieso. Und sondern da kommt die Kritik aus den eigenen Reihen. Ne? Der jetzt meldet sich eben der rechte Flügel der Sozialisten wieder, beginnt Druck auszuüben. Vor allem Felipe González, der Ministerpräsident in den 80er Jahren, der sieht jetzt eben die Verfassung, sagt er, von 78 in Gefahr. Für ihn ist das eben sein großes Lebenswerk, mit dem er in die Geschichte eingehen will. Und die Konstitution muss so, wie sie ist, für alle Ewigkeit bestehen bleiben. Deshalb hat er auch schon vor der Wahl, dieser González, nicht eine GroKo empfohlen, sondern aber eine große Vereinbarung zwischen Sozialisten und Partido Popular, um eben das zu garantieren. Ne? Also vor allem keinerlei Zugeständnis an die katalanischen Unabhängigkeit. Die wollen gucken, dass ihnen das Land nicht auseinanderfliegt. Ja, genau. Zuerst sind es die Katalanen, dann kommen die Basken, dann wird in Galizien sich irgendwas bilden, dann kommen die Kanarischen Inseln und irgendwann hat man diesen kleinen Fleckenteppich, wie man ihn vom Balkan her gewöhnt ist. Und dann wäre das Erbe von Franco eben nicht mehr gewährleistet, der ja mit anderen Worten auch gefordert hat, España, una, grande, libre, es gibt nur ein Spanien. Ja, und das natürlich von zentral von Madrid aus geleitet werden muss. Ne? Und also sagt dieser dieser González, das geht mit mir nicht. Zugeständnisse an die Unabhängigkeitsbefürworter, die Einheit Spanien über alles. Und jetzt in seinem Gefolge kriechen jetzt die ganzen Dinosaurier der Sozialisten der letzten Jahrzehnte wieder aus den Löchern. Alfonso Guerra zum Beispiel oder Rodríguez Ibarra, der frühere Präsident von Extremadura, der hat gedroht, aus der Partei auszutreten. Eben dieses ganze Establishment der Partei, der alte Apparat. Und vor allem auch der Organisationssekretär von der PSOE, ein gewisser José Luis Ábalos, das ist der Bullterrier, der Apparatschik, der die Fäden zieht. Und seine Strategie ist jetzt eben Druck auszuüben auf Partido Popular und Ciudadanos, dass die sich oder beide oder einer von beiden sich der Stimme enthalten und dass Sanchez dann nicht mehr von der ERC abhängig ist. Ne? Also wenn das passieren sollte, dann wäre garantiert, dass der katalanische Konflikt auf Jahre hinaus noch genauso weitergeht wie seither. Ja, es ist zu befürchten, dass der sowieso weitergeht wie bisher. Egal, welche Zugeständnisse die jetzt machen, diese Maschine ist schon so heiß gelaufen. Selbst wenn sie jetzt noch mehr Zugeständnisse machen, wird das trotzdem noch weitergehen. Das heißt, das wird die Leute dann noch mehr ermutigen, uns umzusagen. Jetzt wollen wir aber die ganze Bäckerei und nicht nur diesen großen Kuchen, den sie uns zugestehen und so weiter. Es wird eine Kette ohne Ende sein. Es ist Sprengstoff da, die Fliehkräfte in den kapitalistischen Staaten, die nehmen langsam Überhand und irgendwann wird überall alles auseinanderfliegen. Und wir hoffen, dass das nicht zu jeder Menge kleinen und größeren und heftigeren Bürgerkriegen führt. Das ist das Einzige, was man dem Kapitalismus wünschen kann, dass er auseinanderfliegt, aber nicht mit Bürgerkriegen. Ja, auch auf der katalanistischen Seite geht es natürlich genauso weiter. Heute, diesen Montag, muss Herr Torra sich jetzt auf das Anklagebänkchen setzen, weil er da im Wahlkampf sich geweigert hat, irgendwelche Plakate abzuhängen. Von der Generalitat, da hat er dann die Auflage gekriegt von der Wahlbehörde, das abzunehmen vor der Wahl. Und jetzt sitzt er da heute auf dem Bänkchen, wird angeklagt wegen Ungehorsam und so weiter vom wo? Vom obersten katalanischen Gerichtshof. Ja, genau. El Tribunal Superior de la Justicia de Catalunya. Und was droht ihm? 1,5 Jahre Inhabilitation, also darf keine öffentlichen Ämter ausüben. Und dann wäre er eben nicht mehr Präsident. Und dann müssen die einen neuen Präsidenten wählen und dann würde jemand von ERC Präsident werden, von der sogenannten linksdemokratischen oder linkskatalanistischen Partei, ERC. Oder es gäbe Neuwahlen, das wäre die zweite Lösung. Das heißt, diesen Mann aus dem Verkehr zu ziehen, der gestern auch gesagt hat, man hat ihn gefragt auf TV3, also in dem von ihm gelenkten Fernsehsender, was werden Sie machen, Herr Präsident, wenn Sie morgen vor dem Tribunal aussagen müssen? Und dann hat er gesagt, ich habe einen guten Teller Bohnensuppe gegessen, Manchettes mit ordentlich Wurst und meine Antworten werden aus verschiedenen Richtungen kommen. Das heißt, er will da furzen. Heute hat er es nicht gemacht. Ich habe vor der Sendung mal kurz reingehört in diese Anhörung. Die wurde per Videokonferenz da übermittelt. Und die war auf dem Katalanisten-Sender und auf dem katalanischen Sender hier verbreitet. Und da hörte man ihn, aber gepupst hat er nicht. Es gab keine Fürze von ihm zu hören. Aber ich meine, dieser Mann hat schon Unterhaltungswert. Das muss man ihm lassen. So ein biederer Krawattenträger, der vor Jahren noch sich um nichts anderes als um sein Geldkonto und sein Häuschen und sein Auto und seine Ämter gekümmert hat, der übernimmt jetzt praktisch linke Fritz-Teufel-ähnliche Sprüche. Da kann man nur sagen, dieser Mann hat also eine rasante Entwicklung hinter sich in irgend so ein anarchistisches Submilieu hinein. Der spricht davon Fürzen vor dem Gericht. Das ist natürlich Subversion und ich weiß nicht, ob man ihm dafür gratulieren soll oder ihm ja einen Kübel Unrat über den Kopf schütten sollte. Jetzt bestreitet er im Moment gar nicht, dass er da dienstlichen Ungehorsam gezeigt hat, weil er das nicht abgehängt hat. Sagt er, ich bestreite nicht, dass ich in dem Sinne schuldig bin, aber die Instanz, die Anweisungen geschrieben hat, ich soll das abhängen, die ist ja gar nicht legal dazu befugt. Das ist jetzt eine Ja, das ist das alte Spielchen. Sie erkennen entweder die Gerichtsbarkeit Spaniens nicht an, die wäre eben nicht unabhängig. Das ist das Mantra auch der Separatisten. Es gäbe hier keine Trennung zwischen Justiz, also zwischen Justizapparat und politischer Macht. Die gäbe es nicht. Das betonen sie immer wieder, gehen aber selber vor die Gerichte und fordern auch alles Mögliche für sich. Das heißt, sie erkennen einerseits die Gerichte an, indem sie hinrennen und sich beschweren. Andererseits lehnen sie aber, wenn es gegen sie geht, die Gerichtsbarkeit ab. Das ist das eine. Und zum anderen berufen sie sich immer wieder auf Meinungsfreiheit und erkennen also auch die Regeln nicht mehr an, die aufgestellt wurden. Wenn man zum Beispiel im Wahlkampf meinungsbildende politische Richtungsplakate vor die Gebäude der Institutionen hängt, die eindeutig für bestimmte politische Parteien Stellung nehmen und die Wahlkommission verbietet das, die Wahlaufsicht, dann soll man sich nicht wundern, wenn man dann an den Ohren gezogen wird. Aber all das ist ein Spielchen, das spielen sie jetzt schon so lange und sie erhoffen natürlich, dass dieses Spielchen auf lange Sicht sich auszahlen wird, dass sich das bezahlt machen wird in mehr Rebellion, in mehr Aufhetzung von den Leuten auch, dass die Leute immer weiter mitmachen. Es gibt ja immer wieder Versuche auch, letzte Woche die Estación de Francia zu besetzen, aber das war wohl ein laues Lüftchen, da kamen noch nicht mal 220 Leute, die kamen auch nicht weit, um den ganzen Bahnhof lahmzulegen. Die machen dann aber immer wieder dasselbe, die rennen dann auf die Straße, werfen da ein paar Müllcontainer um und blockieren für 10 Minuten, eine Viertelstunde die Straße und das Ganze hat dann diesen sichtbaren Propagandaeffekt. Seht, wir blockieren Barcelona, wir haben die Macht der Straße. Ja, diese Geschichte ist jetzt, dass der angeklagt wird, ein Beispiel dafür, woran sich die Sache in Katalonien in nächster Zeit wieder entzünden könnte. Und natürlich auch das, wie du gerade sagst, der Versuch, den Bahnhof Sants zu besetzen, was auf der Straße passiert, ne? Zum Beispiel mit diesem Zeltlager da auf dem Plaza Universidad, das jetzt schon vor über zwei Wochen da ist. Und da ist ja nicht nur dann der Platz besetzt, sondern auch die umliegenden Straßen, zum Beispiel die Gran Vía und Ronda Universidad, Pelayo, Ronda San Antonio, da kann man jetzt seit 2 Wochen nicht mehr durchfahren, also weder Autos noch Taxis noch Autobusse, was jetzt im Zentrum von Barcelona jeden Tag eine riesen Verkehrsblockade bedeutet. Die müssen jetzt alle umgeleitet werden durch kleinere Straßen und es ist jeden Tag ein Chaos da. Ne? Trifft natürlich zuerst die arbeitende Bevölkerung, die auf Busse angewiesen ist, um die Stadt zu durchqueren. Deshalb muss der Bus dann eine der Nebenstraßen hochfahren und danach wieder runterfahren und die Leute verlieren bei der Strecke, die sie zurücklegen müssen, dann immer so an die 10 Minuten Fahrzeit, die sich dann nachher auf die Arbeitszeit auswirkt. Die Methode des Streiks, auch solcher Streiks, ist im Prinzip völlig legitim. Nur man muss sich halt immer fragen, Streik wozu? Ja, aber wozu? Ja? Von wem und wozu? In dem Fall finde ich es also ziemlich lächerlich. Diese ganze Zeltlagergeschichte da an der Plaza Universidad. Wir hatten ja auch letzte Woche ein bisschen live darüber berichtet. Ich bin ja da gewesen und habe mir das alles angeguckt. Die meisten Zelte sind leer und auch gestern hat auch die Guardia Urbana und die Mossos d'Esquadra haben bestätigt, dass über 70% der Zelte leer stehen. Die stehen da nur und sind gar nicht bewohnt. Das heißt, da ist niemand drin. Die haben die Zelte nur dahingestellt, um so den Anschein eines riesigen Zeltlagers zu erwecken. Und dann eben auch dieses Wohlwollen, das von den katalanischen Behörden diesen jungen Leuten da gegenüber geäußert wird. Ihr könnt da bleiben, Nanus, hay que apretar, also das sind die Jungchen, die sollen ordentlich Druck machen. Viele sind natürlich auch Kinder von separatistischen Funktionären, die jetzt an der Uni studieren und da ordentlich Dampf machen. Auch die Tochter von Kim Todda ist immer fleißig dabei. Wir finden das auch schön, dass die Tochter rebelliert. Nur die sollte gegen ihren Vater rebellieren, gegen seine bekloppten Ideen und nicht sich vom Vater aufhetzen lassen, die arbeitende Bevölkerung zu schikanieren mit ihren Spielchen von hier mal eine Straße blockieren und dann mit dem Auto woanders hinfahren. Das sind also die Sachen, die wir so leider benennen müssen als eine, könnte man sagen, von oben auch sehr wohlwollend mitgesteuerte Bewegungen. Von oben meine ich jetzt von den katalanischen und katalanistischen Institutionen. Ja, also ist natürlich auch eine, genau diese Sache mit dem Zeltlager da am Plaza Universidad, ist natürlich auch eine politische Frage. Die Leute fragen sich, die Nachbarn, warum greift da niemand ein, warum wird es nicht geräumt jetzt schon seit 2 Wochen? Jetzt die Generalitat und die Bürgermeisterin, die schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu, ja. Aber ich glaube, jetzt kann das zwar theoretisch bald gelöst werden, aber ich glaube, das hängt auch ab von der Regierungsbildung in Madrid. Ja, ja. Ne? Weil wenn die jetzt hier räumen lassen, zum Beispiel die Ada Colau, dann würde das was bedeuten. ERC würde sich noch mehr weigern, sich der Stimme zu enthalten. Die haben gerade den Haushalt beschlossen. Das heißt, ERC hat gerade seine Zustimmung gegeben, um den Haushalt der Stadt Barcelona durchgehen zu lassen. Colau und ihre Leute haben da sehr hart für gekämpft. Und das kommt dann alles wieder ins Wackeln und in Gefahr. Das heißt, wir befinden uns auf einem verminten Gelände, wo jeder Schritt irgendwo etwas hochgehen lassen kann. Und dann haben wir gleich wieder Rabatz. Erstmal könnte man ja sagen, das ist diese politische Frage und von daher gesehen wäre vielleicht mit einer Räumung des Platzes erst dann gemacht werden, wenn Pedro Sanchez mit Duldung von ERC eingesetzt ist. Aber auf der anderen Seite kann auch sein, dass der Druck eben jetzt der Nachbar und der Bürger und der Geschäftsleute und der Hoteliers dermaßen stark wird in nächster Zeit, dass die vorher das räumen müssen. Jetzt haben die gerade eine Kampagne durchgezogen. La Navidad ist in Gefahr, also Weihnachten ist in Gefahr. Die Umsätze. Keine Touristen mehr oder weniger Touristen, weniger Verkäufe für Weihnachtsgeschenke und so. Mal sehen, was da ist. Naja, die haben ja auch Sachen jetzt noch angekündigt. Am Wochenende wurde ja das große Kaufhaus Lafayette in Paris besetzt von den Gelbwesten. Und das könnten sich hier die Independentistas natürlich auch als Vorbild nehmen. Die schauen ja gerne auf die anderen, sagen wir mal, sozialen Bewegungen weltweit. Die gucken gerne nach Hongkong. Aber da haben sie wohl Abstand von genommen. Das Wort Hongkong ist nicht mehr gefallen, weil da geht's ordentlich ab. Da wird wirklich eine brutale Gewalt ausgeübt, die man so noch nie gesehen hat. Zumindest nicht die letzten Jahre in China. Und da muss man abwarten, wie das Ganze sich entwickelt. Wir werden natürlich weiter darüber berichten. Es gibt da einige Anzeichen dafür, dass doch jetzt ein bisschen näher hingesehen wird. Am Wochenende haben die Polizisten auf der Plaza Universidad, auf dem Zeltlager, Leute festgenommen auch, weil die von einer Baustelle in der Nähe haben die Material geklaut und für eine sogenannte Barrikade benutzt. Das hat man ihnen nachgewiesen und insofern haben die das wie einen einfachen Diebstahl behandelt und da jemand festgenommen und haben auch, glaube ich, bis an die 50 Leute erkennungsdienstlich behandelt auf dem Platz, beziehungsweise die Personalien aufgenommen und das zeigt schon einen kleinen Willen, da etwas zu machen. Gut. Ay mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Meine Damen und Herren, es ist jetzt mittlerweile schon nach 14 Uhr. Wir kommen jetzt mit den Katastrophen, aber zuerst ein Lied von Frau Jennifer Rostock. Hier ist sie. Sportwagen und Leasingraten auf. Olá, desde o Brasil envio uma saudação aos ouvintes da Terra de Ninguém, Contrabando FM 91,4 Barcelona. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Montag, dem 18. November 2019. Beginnen wir direkt heute mal mit den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Tage. Notícies de Barcelona, a Niemandsland. Erstes Thema, Kampf der Nationen. Im Kampf der Nationalisten um die Vorherrschaft auf katalanischem Territorium kamen nun laut einer Meldung von El Periódico ideologische Listen zum Vorschein, welche die Generalitat von Katalonien hat anlegen lassen, um das ideologische Profil der Mossos-Polizei zu erfassen. Ein Herr Víctor Terradellas, Ex-Führungsmitglied von CDC, das sind die Rechtskatalanisten, und Bindeglied zum geflohenen Puigdemont, hatte Listen mit Profilen von hohen Polizeioffizieren angelegt. Darauf war vermerkt und auch bewertet, ob und wie patriotisch ein Polizist ist, also separatistisch eingestellt oder nicht, ferner ob links oder rechts. Dann gab es da Informationen über seine Gesundheit, Sexualverhalten, ob lesbisch oder sonst was, dann Informationen über die Religion, über das Charisma und verschiedene andere Sachen. Hintergrund der Listenerfassung ist der Versuch von Carles Puigdemont seiner Zeit, eine ideologisch auf Linie gebürstete patriotische Polizeiführung unter seinem Befehl zu etablieren. Der Kampf um die Kontrolle des Polizeiapparats der regionalen Mossos d'Esquadra Polizei wird vom Führungsapparat der PDCAT als vorrangig angesehen. Als alarmierend bezeichnete die Polizeigewerkschaft SICME den Vorgang. Auch die anderen Gewerkschaften der Polizei, die SPC, dann die SME und die CAT-Polizeigewerkschaften, nannten den Vorgang schwerwiegend. Zweite Meldung, Thema Schaden anrichten, je schlimmer, umso besser für die große Sache. Der sogenannte Tsunami Demokratik der katalanischen Separatistenkader der CDRs hat zu Wochenbeginn 3 Tage lang den Verkehr auf der AP7, der Autobahn, die Spanien mit Frankreich verbindet, unterbrochen und zum größten Teil zum Erliegen gebracht. Erst am Mittwoch kam es zur Räumung der Barrikaden durch die Polizei. 200 bis 300 Aktivisten seien laut Polizeiangaben für die Verkehrsblockaden verantwortlich. Im Ort Salt in der Nähe von Girona bewarfen CDRs die Mossos mit Steinen und verbrannten Müllcontainern, nachdem sie von der Autobahn verdrängt worden waren. Im katalanischen Parlament wurde der Antrag der Opposition von Ciudadanos, den Sozialisten PSC, Comuns waren auch dabei und der PP von der separatistischen Mehrheit abgelehnt, dass Quim Torra eine offizielle Stellungnahme zu seinem Verhältnis zu den CDRs abgeben sollte. Also das Thema, was wir vorhin auch angesprochen haben, die enge Verflechtung, auch verwandtschaftlich zum großen Teil, zwischen jungen CDR-Kadern und hohen Funktionären des regionalen katalanischen Parteiapparats und der Institutionen. Sie sagen kein einziges Wort zu den Vorkommnissen, die das Ansehen unseres Landes schwer schädigt und das Zusammenleben unter den Katalanen zerstört. Das sagte Miguel Iceta von der PSC-Partei. Klingt sehr dramatisch. Und Frau Lorena Roldán von den Ciudadanos äußerte, wissen Sie, Herr Torra, wie viel uns der Spaß Ihrer CDR-Freunde La Jonquera zu sperren gekostet hat? 15 Millionen Euro. Eine Nachricht aus dem Rathaus von Barcelona. Endlich ist es gelungen, den Haushalt der Stadt Barcelona für 2020 zu verabschieden. Barcelona en Comú, das ist die Partei der Bürgermeisterin Ada Colau, und die Sozialisten PSC haben somit die Hürde der Kommission Extraordinari d'Economia überwunden. Das ist eine Kommission, in der auch die Generalitat sitzt, die die Zustimmung zum Haushalt geben muss. Dies, weil eben die Linkskatalanisten von ERC, von ERC, sich bei der Abstimmung enthalten hatten. bleiben wir beim Rathaus. Zu einem Treffen einer Abordnung von Contrabanda FM, dem freien Radio hier in Barcelona, und dem Rathaus von Barcelona kam es am Donnerstag um den Gerichtsbeschluss zur Ausschaltung der Antennen in Horta Guinardó abzumildern. Dabei geht es um eine alte Klage katalanischer kommerzieller Radiosender gegen kommerzielle Piratensender, die seit Jahren ohne Sendelizenz ihre Programme ausstrahlen. Deren Antennen sind von einem Gerichtsbeschluss betroffen. Doch befindet sich die Antenne von Contrabanda FM, von uns also, die wir kein kommerzielles und kein Piratenradio sind, zufällig auf einem Gelände, das von den Maßnahmen betroffen ist. Und für dieses Gelände ist nun die Stadt Barcelona zuständig, weil ihr der Boden, der Grund und Boden gehört, auf dem die Antennen stehen. Die Vertreter von Urbanismo des Rathauses haben die Lösungsvorschläge zur Verlegung der Antenne von Contrabanda FM positiv bewertet und unserem Sender ihre Unterstützung zugesagt. Das alles befindet sich noch in einem sehr vagen Stadium und wir hoffen, die nächsten Wochen konkretere Sachen bei den Verhandlungen sowohl mit dem Rathaus als auch mit den Leuten, die auf diesem Gelände wohnen, zu treffen. Kommen wir noch einmal zum Thema Machtspiele. Der Präsident des katalanischen Regionalparlaments, ein gewisser Herr Roger Torrent, hat im Machtspielchen mit dem spanischen Staat einen Rückzieher gemacht. Das Votum der linksradikalen Separatisten CUP zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, Moción de Ejercer la Autodeterminación, über das die separatistische Mehrheit abgestimmt hatte, wurde nicht im Boletín de la Cámara Oficial veröffentlicht, was einem Abstandnehmen gleichkam. Der Verfassungsgerichtshof Tribunal Constitucional hatte Torrent ausdrücklich vor den strafrechtlichen Folgen einer solchen Veröffentlichung gewarnt. Thema Umfragen hier in Katalonien. Eine Umfrage der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Die Frage hieß: Befürworten Sie das Blockieren von Straßen und Autobahnen durch die CDRs und den Tsunami Demokratik? Wurde von 28% der Befragten hier in Katalonien mit Ja beantwortet, von 72% mit Nein. Also, dieser Tsunami ist nicht demokratisch, weil 72% sind gegen diesen Tsunami. Außerdem kann ein Tsunami gar nicht demokratisch sein, weil Tsunami heißt Zerstörung und Verwüstung. Also ein Riesenquatsch, was da alles vor unseren Augen sich abspielt. Kommen wir zum weiteren Thema, Anschläge und Sabotage. Wie Europa Press mitteilte, haben am Donnerstag die Polizeikommandos von Mossos, Guardia Civil und Policía Nacional der Staatsanwaltschaft die zwischen Montag und Mittwoch durch den Tsunami Demokratik ausgeführten Anschläge auf Autobahnen und einen verhinderten Anschlag auf die Strecke des AVE, das heißt des Hochgeschwindigkeitszuges, bei Bascara, Girona, protokolliert, mitgeteilt. Dabei wurde das Auto der Tochter Kim Torras identifiziert. Die Information stammt vom CECOR, das ist das Centro de Coordinación Policial. So etwas gibt es mittlerweile, wo alle drei Polizeieinheiten gemeinsam arbeiten, nämlich die Mossos, die Policía Nacional und die Guardia Civil. Ja, zu diesem anderen Thema über die Mossos, was du vorher gesagt hast, dass es da diese internen Listen gab, hauptsächlich über die führenden Köpfe von den Mossos, das ist natürlich eine Riesenschweinerei. Ja? Auf der anderen Seite, viele von denen, die jetzt nur sich darauf versteifen, ja, da sieht man es wieder. Ja? Also diese oder ähnliche Listen, die existieren überall, bei jeder Polizei, bei jeder Regierung, innerhalb von jeder politischen Partei, in jedem Unternehmen existieren die, nur wird es halt manchmal bekannt, aber eine Schweinerei ist es natürlich überall. Ne? Und dann auch noch zu diesem Thema da, die in diesen ganzen letzten Wochen nach dem Urteil gegen die politischen Gefangenen von den Unabhängigkeit befürworten. In diesen ganzen darauffolgenden Wochen mit den sogenannten Aldarujs, diesen Krawallen auf der Straße, da haben die schon vorher von Madrid aus eben Guardia Civil und Policía Nacional hierher geschickt. Wenn ich mich recht erinnere, waren das über 5000 Mann, ja. Und weil das dann aber zusammengefallen ist mit der Wahl hier, ja, die Armen aus Restspanien, wie können die jetzt wählen? Normalerweise können sie ja per Briefwahl wählen, das muss man aber, glaube ich, 14 Tage vorher spätestens beantragen. Und die sind aber danach hierher geschickt worden, ja. Und dann wurde also, glaube ich, für 3000 von diesen Polizisten und Guardia Civils wurde eine Ausnahmeregelung geschaffen, dass die dann also trotzdem wählen können. Also so auf diese Art kommen auch ein paar von den Stimmen von PP und Vox zustande. Weitere BCN-Nachrichten. Thema Wohnhölle Barcelona. Das Mietersyndikat El Sindicat de Llogarers appelliert in einer Presseerklärung an die soziale Ethik der Immobilieneigentümer, die mehrere Mietwohnungen und Miethäuser besitzen und keine internationalen Fonds sind. Jaume Palomera oder Jaime Palomera, das ist der Sprecher des Syndikats, erklärt am Donnerstag: Wir sprechen im Namen unserer über 2000 Mitglieder und rufen nun auf, das soziale Gewissen zu gebrauchen und von missbräuchlichen Mieterhöhungen abzusehen. Eine Sache, so fährt Herr Palomera fort, seien die Geierfonds mit ausländischen Investoren, eine andere hingegen die lokalen Wohnungseigentümer, davon gibt es auch eine Menge, und sogenannte Multivermieter, die selber hier in der Stadt leben und von hier sind, die auf den Zug der Ausbeutung der Geierfonds mit aufspringen und ebenfalls exorbitante Mieterhöhungen von ihren Mietern fordern. 80% etwa, mit der Begründung, man passe sich nur an die Marktverhältnisse und an die Marktpreise an. Das ist gelogen, man muss sich gar nicht anpassen, man muss einfach nur auf Missbrauch verzichten. Diese sogenannten Rentistas oder Spekulanten, die Lokalbourgeoisie genannt oder Multibesitzer oder Geier, nutzen die schmutzige Arbeit dieser Raubfonds aus, das sagt der Sprecher des Syndikats. Er sagt, wir verteidigen die Wohnung als Heim und nicht als Ware, so der Sprecher. Die Stadtverordnete Concejala de Vivienda des Rathauses, Frau Lucia Martin, stimmt mit dem Syndikat darin überein, dass die lokalen Multibesitzer zur Vernunft gebracht werden müssen. Am Wochenende fand hier in Barcelona einer der ersten Kongresse de l'Habitatge de Catalunya statt. 500 Aktivisten nahmen daran teil. Es ging um das Recht auf Wohnen. Die PAH, das ist die Plattform der von Zwangsräumung Bedrohten, dann die Organisation 500x20 und andere Organisationen fordern das Recht auf Wohnen und arbeiten im Moment neue Strategien aus. Ja, parallel dazu ist die Zahl der Obdachlosen wahnsinnig angestiegen in den letzten Jahren. Gut, die schönste Lösung wäre natürlich besetzen und sofort enteignen, aber das dauert noch ein Weilchen, ne? Ja, und das ist ein anderes Problem. Es gibt Besetzer, aber Achtung, ich weiß nicht, ob das schon an deine Ohren gedrungen ist, es gibt kriminelle Organisationen, die besetzen mit 20 Mitgliedern Häuser und vermieten die dann illegal an Wohnungsbedürftige weiter. Das ist eine Plage, die mittlerweile sehr viele Stadtviertel von Barcelona erfasst hat. Das heißt, das sind kriminelle Organisationen, die stürmen in die Häuser rein, wo sie wissen, die stehen leer, besetzen die. Es gibt ja ein Gesetz, das einen Hausbesetzer schützt, sobald er eingezogen ist und kann nachweisen, dass er da wohnt. Das heißt, dass er da einen Sessel, ein Sofa und ein Bett hat, Das lässt sich alles schnell organisieren und dann bietet man auf einem Schwarzmarkt diese Wohnungen den Bedürftigen an für 300-400 Euro im Monat. Man lässt sich das sogar für ein halbes Jahr im Voraus bezahlen. Und dieser Markt, der floriert leider. Das heißt, es ist nicht alles Gold, was glänzt bei den Besetzern. Das muss man natürlich auch sehen und wissen. Da gibt es leider diese Geschichte. Was hätte der gute alte Fußballtrainer Van Gaal gesagt zu deinem Kommentar? Sempre negativo, aber... Du bist immer negativo. Richtig. Nunca positivo. Ja, ja. Nur, ja, also die das ist ich, alles sehr leicht alles gesagt. Wir besetzen jetzt und nehmen uns, was uns gehört, aber... Nein, die habe ich natürlich nicht gemeint. Da ist die Mafia noch dazwischen, spricht da ein gewaltiges Deutsch. Ich habe andere gemeint, ich habe alte Leute, die auf der Straße leben, junge Leute, die auf der Straße leben, Immigranten, die sich herumtreiben und herumirren und wissen nicht, wo sie schlafen sollen, die meine ich. Und um das, dieses negative Beispiel, das du gesagt hast, gerade um das zu verhindern, müsste man eben vom Staat oder von der Stadt her und von der Generalität alles tun, um gegen diese leerstehenden Wohnungen, also in dem Sinne vorzugehen, dass man die sofort aufgreift von der Stadt her und dort diese Leute unterbringt. Dann, wenn die leerstehenden Wohnungen so besetzt würden, dann hätten die negativen Besetzer keine Chance oder viel weniger Chancen. Ja. Also enteignen ist die beste Lösung. Nächstes Thema, der Separatismus, die Stadt und der Müll. Die neuen Container sind da. Die werden gerade vom Rathaus aufgestellt, nachdem bei den Protesten vom Oktober 1160 Müllcontainer von Krawalldemonstranten verbrannt worden waren. Man werde pro Tag ca. 50 Container aufstellen, so der Concejal de Emergencia Climática Transición Ecológica Eloy Badía. Die Anwohner der Plaza Urquinaona allerdings, der Via Laietana und der Jardinets de Gracia, kämen hier leider als Letzte dran. Da besteht nämlich immer noch die Gefahr, dass es da zu Zusammenrottungen und Müllverbrennungen kommt. Bis zum 22. November sollen 700 Container, also 60% der Gesamtzahl, wieder aufgestellt sein. Die Polizei hat vorläufig davon abgeraten, die 460 Container, die man vorsichtshalber aus dem Zentrum entfernt hat, zu ersetzen. Dies würde in einer zweiten Phase dann geschehen. 1,5 Millionen Euro hat das Feuerspektakel der CDRs die Steuerzahler bisher gekostet. Die Summe der CDR-Schäden beläuft sich insgesamt auf 3,1 Millionen, so der Concejal hier aus dem Rathaus, wenn man die verursachten Schäden am Asphalt, am Stadtmobiliar, an Straßenschildern, an Bäumen und Grünflächen dazurechnet, die bei den Krawallen zerstört oder beschädigt wurden. Die Überstunden der Stadtreinigungskräfte sind hier nicht mit eingerechnet. Früher hätte man gesagt, uns kann es ja egal sein. Feuer und Flamme für den Staat und schlag sie kaputt und diese bourgeoise Gesellschaft und dieses Ganze hin und her. Nur, wir haben jetzt eine gute Regierung im Rathaus, eine fortschrittliche, eine linke Regierung, die versucht, mit allen Mitteln irgendetwas zu ändern an den Besitz- und Elendsverhältnissen hier in der Stadt, an den Wohnverhältnissen und denen jetzt noch durch solche Feuerchen, die da gezündelt werden, die Rathauskasse leer zu plündern, das lehnen wir ganz klar ab. We'll be right back. Vielleicht noch auf die Schnelle. Wir haben ja schon kurz nach halb ein paar Nicht-Barcelona-Nachrichten, ein paar Deutschland- und Weltnachrichten. Die erste Nachricht in diesem Zusammenhang kommt aus Kuba. Die Sozialistische Inselrepublik Kuba hat am Sonnabend den 500. Jahrestag der Gründung ihrer Hauptstadt Havanna gefeiert. Die Festivitäten waren am Freitagabend mit dem Abschuss von rund 16.000 Feuerwerkskörpern über der Uferpromenade El Malecón eröffnet worden. Am Samstagabend empfing Staatschef Miguel Díaz-Canel ausländische Gäste zu einer Gala im neu renovierten Sitz der Nationalversammlung, dem Capitolio. Die Altstadt Havannas ist seit 1982 Weltkulturerbe der UNESCO. Wer schon mal in Havanna war, der wundert sich, das ist mir zum Beispiel passiert, dass man von vielen Stellen der Stadt aus diesen komischen Tortendeckel vom Kapitol sehen kann, der exakt die Kopie des Kapitols in Washington ist. Kuriose Geschichte. Deutschland, deine Terroristen. Haftbefehl gegen mutmaßliche IS-Frau. Karlsruhe. Nach ihrer Abschiebung aus der Türkei ist die deutsche Staatsangehörige Nazim A. in Untersuchungshaft genommen worden. Es bestehe der dringende Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das teilte die Generalbundesanwaltschaft am Sonnabend in Karlsruhe mit. Die Beschuldigte war am Freitagabend bei ihrer Ankunft am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen worden. Der Verdächtigen werden zudem ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie in einem Fall Kriegsverbrechen gegen das Eigentum vorgeworfen. Nach Angaben der Justiz war Frau A. Ende 2014 nach Syrien gereist, um dort im Herrschaftsgebiet der sogenannten Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zu leben. Dann hat sie aber doch lieber an Spätzle gedacht und ist nach Deutschland zurückgekommen, um die leckeren Spätzle da zu essen. Meine Damen und Herren, die nächste Meldung kommt aus Berlin. Es geht, was du gerade sagtest, Werner, enteignen und diese ganzen Geschichten in den Markt eingreifen. Das hieße natürlich den Kapitalismus selber bekämpfen. Das ist sehr schwer in einem kapitalistischen System. Es geht um den Mietendeckel. Der geplante Mietendeckel des Berliner Senats verstößt nach Einschätzung jetzt, Achtung, des Bundesinnenministeriums gegen das Grundgesetz. Das ist also eine ganz harte Keule, die die da rausholen. Das Land Berlin sei kompetenzrechtlich gehindert, Gesetze zur Mietenbegrenzung zu erlassen, schreibt das Ministerium in einer E-Mail an den Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten, einen gewissen Herrn Kai Wegner, der die Berliner CDU am Samstag veröffentlicht. Der Grund: Die Mietpreisbegrenzung sei mit der Mietpreisbremse bereits durch den Bund umfassend und abschließend geregelt worden. Die Entscheidung des Bundes dürfe nicht durch Einzelentscheidungen eines Landes verfälscht werden. So, da haben wir's. Ja, da wird halt wieder mal die heilige Kuh des Kapitalismus leicht angetastet, ja, das Recht auf Eigentum und alles andere tut sich nur darum drehen. Alles andere, die Justiz, die Politik, das ist die Funktion vom Staat. Kommen wir zu unserer demokratischen Lichtgestalt Trump. Dem geht es jetzt wirklich an den Kragen im Impeachment-Verfahren. Zeugen belasten US-Präsident Trump, Washington. Zum Auftakt der öffentlichen Anhörung im Zuge der Ermittlungen in der Ukraine-Affäre hat ein hochrangiger US-Diplomat mit neuen belastenden Aussagen den Druck auf US-Präsident Donald Trump erhöht. Am Mittwoch Ortszeit sagten der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, und der Diplomat George Kent aus. Taylor berichtete unter Eid, ihm sei gesagt worden, Trump seien vor allem Entscheidungen in Kiew gegen den möglichen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joseph Biden, wichtig. Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor und streben ein Impeachment-Verfahren, ein sogenanntes Amtsenthebungsverfahren, an. Ja, gut, das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, dieses Impeachment-Verfahren, aber es ist überhaupt nicht sicher, dass dieses Schwein dann endlich wegkommt, ja, dieser Rassist und dieser Lügner und auch dieser religiöse Fanatiker, ja, der Trump und die Republikaner, die stützen sich im Wesentlichen auch auf diese protestantischen Sekten und auch darum geht's und dann um diese Verbindung zur Religion. Du hast gerade diese Meldung aus Deutschland da gebracht, islamischer Integrismus, aber hier handelt es sich eben um christlichen Integrismus, nichts anderes. Der Bolsonaro in Brasilien oder auch hier in Spanien, der Abascal, der Vorsitzende von dieser rechtsextremen Partei Vox, ja, der betont auch immer, die christlichen Werte müssen wir hochhalten. Und auch da noch einen anderen Punkt kommt es auch noch durch, ja, diese christliche, religiöse Verklemmtheit auch, wenn es um irgendwelche Themen geht wie Sex zum Beispiel, ne, Sexualität, das ist sowieso Sünde, das ist was ganz Böses. Und jetzt andere Rechtsradikale, zum Beispiel die polnische Regierung, die wollen jetzt den Sexualunterricht an Schulen verbieten und die da tätig sind, diese Erzieher, die damit befasst sind, die wollen sie jetzt anklagen wegen Pädophilie und weil sie die sexuelle Aktivität der Schüler anregen, ja, und denen drohen Haftstrafen bis zu 3 Jahren jetzt, ja. Da zeigt sich auch wieder diese katholischen Christen und wohin das führt, diese Verbindung da. Kommen wir zu den 100 Sekunden Nachrichten von der Tagesschau, übernommen vom heutigen 18.11.2019, 14.27 Uhr. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Proteste in Hongkong. Die Polizei hat Schlagstöcke und Tränengas eingesetzt, um eine besetzte Universität zu räumen. Die Demonstranten versuchten daraufhin gewaltsam die Polizeikette zu durchbrechen. Derweil hob das oberste Gericht das Vermummungsverbot auf. Es war Anfang Oktober von der Regierung verhängt worden. Bundeskabinett setzt Kabinettsklausur in Meseberg fort. Schwerpunkt des zweitägigen Treffens ist das Thema Digitalisierung. Die Bundesregierung gab am Abend bekannt, mehr als 1 Milliarde Euro bereitstellen zu wollen, um noch bestehende Funklöcher in Deutschland zu schließen. Maas reist in die Ukraine. Der Bundesaußenminister will ein für Dezember geplantes Gipfeltreffen vorbereiten. Ziel ist es, eine Lösung im Ukraine-Konflikt zu finden. Deutschland und Frankreich versuchen seit 2014 zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Russland will 3 ukrainische Marineschiffe zurückgeben. Derzeit sind sie auf dem Weg zum Übergabepunkt in neutralen Gewässern. Russland hatte die Kriegsschiffe vor 1 Jahr festgesetzt und beschlagnahmt. Vor 2 Monaten waren bei einem Gefangenenaustausch die 24 ukrainischen Besatzungsmitglieder freigekommen. Unwetter in Österreich. Heftige Schnee- und Regenfälle machen den Menschen in Kärnten, Tirol und Salzburg zu schaffen. In vielen Regionen sind Stromleitungen beschädigt. Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Mehrere Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Das Wetter, viele Wolken, vor allem im Westen und Nordwesten häufiger Regen. Zwischen Eifel, Saarland und Schwarzwald Schneeregen und teilweise Schnee. Später im Südosten noch freundlich. 1 bis 13 Grad. Kommen wir als letztes auf Bolivien zu sprechen. Es gibt da jetzt mittlerweile, wie vorhin auch kurz angedeutet, die Lizenz zum Töten nach dem Staatsstreich in Bolivien. Gerade heute hat ja Evo Morales die USA verantwortlich gemacht für diesen Putsch. Er hat von Mexiko aus die US-Botschaft angeklagt. Boliviens Putschisten erteilen Polizei und Militär einen Freibrief, gegen Protestierende vorzugehen mit der Schusswaffe. Es gab schon ein Massaker in Cochabamba und auch wurden Kubas Ärzte ausgewiesen. Die stören nämlich. Die wollen ja alle das chilenische Modell der Chicago Boys, die Privatisierung von allem, vom Wasser, vom Boden, von der Luft, von dem Gesundheitswesen, von dem Erziehungswesen. Alles soll, wenn es gut geht, von den Chicago Boys und ihren Nachfahren privatisiert werden. Das Putschistenregime in Bolivien hat mit Datum vom Freitag ein Dekret unterzeichnet, das Soldaten und Polizisten im Einsatz zur Wiederherstellung der Ordnung und Stabilität von Strafverfolgung freistellt. Wie aus dem am Wochenende bekannt gewordenen Wortlaut hervorgeht, erteilt die selbsternannte sogenannte Präsidentin, eine gewisse Frau Janine Agnes, dann den Einsatzkräften einen Freibrief auch für den Einsatz von Feuerwaffen gegen die seit dem Staatsstreich am 10. November anhaltenden Massenproteste. Selbst die Interamerikanische Menschenrechtskommission, CIDH, eine Einrichtung der von Washington dominierten Organisation amerikanischer Staaten, OAS, verurteilte das Dekret am Sonnabend als Verletzung internationaler Standards, weil es die gewaltsame Repression befördere. Nur einen Tag zuvor waren in Cochabamba mindestens 9 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt worden, als Polizei und Armee gegen eine Großdemonstration vorgingen, die eine Rückkehr des gestürzten Präsidenten Evo Morales forderten. Videoaufnahmen zeigen, wie tausende Menschen die Flucht ergriffen und über ihnen Tränengaswolken aufstiegen. Zahlreiche Schüsse waren zu hören. Bei allen Todesopfern handelt es sich um Demonstranten. Alle wiesen Schusswaffen auf. Das teilte der Repräsentant des bolivianischen Ombudsmanns, Nelson Cox, gegenüber Journalisten mit. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet kritisierte die unnötige und nicht angemessene Gewalt der Einsatzkräfte. Die Beisetzung der Opfer gestaltete sich am Sonnabend zu einer weiteren wütenden Demonstration gegen das Regime. Das neue Regime. Die Repräsentanten der bäuerlichen Bevölkerung der Region setzten Agnes eine Frist von 48 Stunden, um ihren Rücktritt zu erklären und verlangten vom Parlament den Erlass eines Gesetzes über Neuwahlen innerhalb von 90 Tagen. Zudem forderten sie den sofortigen Rückzug des Militärs in die Kasernen, um weitere Massaker an der bolivianischen Bevölkerung zu verhindern. Bis diese Forderungen erfüllt seien, werde man die Blockade der Fernstraßen unbefristet fortsetzen. Hier haben wir also auch Straßenblockaden von Menschen, die aber leider mittlerweile um ihr Leben und ihre Existenz fürchten müssen. Diese selbsternannte Nachfolgerin da von dem Morales, ja. Das ist auch eine Betschwester, ne? Auch so eine Picha, das ist so eine Tante, so eine Mischung zwischen Ana Botella von der Pepe und der jetzigen. Von einer protestantischen Sekte ist sie Mitglied. Nee, das ist wahrscheinlich. Sie? Die ist Mitglied der protestantischen Sekte. Die sieht auch so aus, so aufgetakelt wie so eine Senora aus den besseren Vierteln und auch so geschminkt. Also da hat man genau das Gleiche zu erwarten wie von dem Guaido in Venezuela. Das ist so die männliche Version davon. Der hat sich ja in die Nesseln gesetzt. Der hat sich ja mit Narkobossen an der Grenze zu Kolumbien fotografieren lassen. Mit Leuten, die auch mit internationalem Haftbefehl gesucht werden. Und dadurch ist sein Ansehen dann ganz schnell auf den Nullpunkt gesunken. Von da hört man eigentlich kaum noch was. Die Stänkerei um Venezuela, die hat in der internationalen Presse mittlerweile ein bisschen nachgelassen. Man hört da nur so nebenbei noch so ein paar, ja, wir wollen Demokratie und das arme Volk, das leidet da so. Da sind sie immer ganz vorne dabei, dieses Demokratiegeschrei. Aber dann die linken Politiker, die wirklich was fürs Volk tun, wegputschen. Das ist wieder Mode geworden in Lateinamerika, leider. Es sieht wirklich nicht gut aus. Ein Lied von einer Gruppe, die habe ich gerade entdeckt. Die Gruppe heißt Fortuna Ehrenfeld, ist eine ganz interessante Geschichte. Die hat ein Album herausgegeben, das heißt Helm ab zum Gebet. Das Album ist ganz neu, das ist erst 2 oder 3 Monate alt. Und hier habe ich das erste Lied, Heiliges Fernweh. Und danach gibt's, wenn noch Zeit ist, noch ein bisschen Kino. Kannst du das spüren, heiliges Fernweh? Siehst du die Sonne und hörst du den Regen? Stunden um Stunden. Traust du dich fliegen? Greifst du die Tiefe? Wann willst du landen? Wann willst du landen? Und wer wird dann wohl bei dir sein? Ich würde so gerne sehen, wenn die Sterne glühen, wenn du landest. Sterne wie Regen, dicht beieinander. Heiliges Fernweh, kannst du mich hören? Sag, wann willst du landen? Wann willst du landen? Ich hab gesagt, komm in mein Herz und du bist mit Stilettos rein. Mit Flatterangst am Beckenrand und Mut wie bei Piraten. Der siebte Himmel schließt heute um 7:30 für alle Panoramamenschen. Der Tag ist gegessen, die Nacht fängt jetzt an. Scheiße ist noch lang nicht super gut. Es schlägt ein Herz in deiner Brust. Das darfst du nie vergessen. Du hast gesagt, wir können das hier nicht verlieren. Du hast gesagt, es geht hier immer weiter so. Du hast gesagt, du willst 1000 Füßlern das Jonglieren beibringen. Du hast gesagt, die Sonne explodiert. Du hast gesagt, du scheißt auf alles, wo Ananas draufsteht. Du hast gesagt, dass die Marienkäfer irgendwann die Welt regieren. Du hast gesagt, dass der Beat dein Baby ist. Und jetzt tanz mit mir, du Sau. Sziasztok! Minden kedves hallgatónkat üdvözlünk a Kontrabanda FM Niemandsland programjában. Márti vagyok Nagybánhegyesről, és ezzel a pár szóval szeretnénk köszönteni titeket az új évben. Végy állarcot, tarka barkát, húzzad meg a malac farkát. Kívánok minden jót, szépet, szerencsés, boldog új évet! endlich auf zu jammern. Danke. Jo, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Zum Schluss noch ein Lied von unserer Hitliste 30 Jahre Mauerfall. Es geht um eines der Lieder, die ohne die Wiedervereinigung nie entstanden wären. Da haben wir auf Platz 10 von der Hitliste des Musikmagazins Musikexpress die einstürzenden Neubauten, die Befindlichkeit des Landes. Das Lied stammt von 2000. Und da geht es um Berlin und seine Narben. Fast nirgendwo in diesem Land konnte man den Fortgang der Wiedervereinigung besser beobachten als am zentralen Potsdamer Platz in Berlin. Während der Teilung Brachland wuchs nach dem Mauerfall dort das neue Berlin in den Himmel. Gefeiert wurde das Ereignis zur Jahrtausendwende mit pompöser Macht. Seitdem strömen Touristen in die Mitte der Stadt. Aber ist nun wirklich alles vergessen? Blixer Bargeld hat da so seine Zweifel. Für ihn lassen sich die Schmerzen der Vergangenheit auf diesem Narbengelände nicht einfach anämisch überbauen. Er spürt, dass über der veränderten Stadt und dem Land Melancholie schwebt. Die Band beschreibt das Szenario in ungewohnt ruhiger Form und agiert wie ein animalisches Wesen, das langsam aus dem Untergrund nach oben kraucht und das damals symbolisiert. Heute werden immer noch Parzellen am ehemaligen Mauerbereich bebaut. Und immer noch hört man das Nagen und die Fragen, ob es dieses Mal wohl alles von Dauer sei. Die Befindlichkeit des Landes, wie sie ist zwiegespalten. Ich verabschiede mich, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sage Werner tschüss und dann bringen wir das Lied. Tschüss Werner, alles Gute. Tschüss. Bis nächste Woche. Meine Damen und Herren, bleiben Sie an den Radios und unterstützen Sie Contrabanda FM. Unsere Antenne, wie Sie vorhin hörten, ist vom Abschalten bedroht durch eine Maßnahme, die uns eigentlich gar nicht betrifft. Vielen Dank, werden und bleiben Sie glücklich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Über dem Narbengelände das langsam verschwindet, so nur Phantomschmerz bleibt. Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen aus der roten Infobox. Und in den Gräbern wird leise rotiert. Marlene, go home. Auf. über den Marlene Dietrich Platz. Euch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar